mächtig am Boden. Sagst du, bringst dich heute um. Das hast du schon oft versprochen und liegst immer noch hier rum. Ganz egal, was du auch anfasst, verwandelt Gold zu Stroh. Und jedes neue Ziel von dir bleibt nur ein Griff ins Klo.